Ein nicht unbedeutendes Hindernis war der deutschfreundliche Außenminister Lauro Müller, der durch die Hetze der Logenbrüder gestürzt und durch den Mulatten und Freimaurer Bruno Nilo Pecania im Mai 1917 ersetzt wurde. Eine kriegshetzerische Tätigkeit größten Stiles entfaltete auch der Senator und Großmeister Bruno Lauro Sodré, der eine Rolle in der neu gegründeten Liga Pelos Aliados spielte, die ganz im Dienste der Entente stand und im Namen der Wahrheit, Gerechtigkeit und Vernunft den deutschen Militarismus und Imperialismus bekämpfte. Die Fonsecas sind jüdischer Abstammung und hießen früher Wagenseil. Von reichsdeutscher Seite wird uns hierzu mitgeteilt, dass die Fonsecas auch mit dem jüdischen Kohlenhaus Cäsar Wollheim versippt sind. Beziehungsweise, dass ein Wollheim den Namen da Fonseca angenommen habe, als er Minister wurde. Welche Personen damit gemeint sind, lässt sich augenblicklich nicht feststellen. Diese Liga Pelos Aliados wurde vom Senator Bruder Luis Barbosa gegründet. Der französische Großorient hat ihm die Aufgabe zugewiesen, eine große südamerikanische Liga gegen die Mittelmächte ins Leben zu rufen. Wenn ihm das gelingt, schrieb Bruder Clemenceau in Homme en Chine vom 21. Juli 1916, wird er, Barbosa, zu den hervorragendsten Kämpfern für die Menschlichkeit zu zählen sein. Auch in Uruguay, wo viele Logenbrüder in hohen Staatsämtern tätig sind, ging das kriegssetzerische Treiben von den Freimaurern aus. Präsident der Republik Uruguay ist der Freimaurer Dr. Feliciano Vieira, der in der Loge einen hohen Rang bekleidet. Er wurde dank der Bemühungen seiner Brüder am 1. März 1915 zum höchsten Beamten der Republik gewählt. Er wie seine Vorgänger, der Ex-Präsident Bruder Bettelli Ordonez, gelten als die Führer der ganzen deutschfeindlichen Strömung. Der Grand Orient von Uruguay hat seinen Sitz in Montevideo und umfasst etwa 35 Logen und 15 Kapitel. Großmeister ist Bruder Dr. Carlos de Castros, er gehört zugleich dem Supreme Conseil der 33 Grade an und ist überdies Justizminister. Er entstammt der weit verzweigten Familie der Castros und ist jüdischer Abstammung. Auch die Republik Kolumbien hat ihren Großorient und wurde früher bis zum Jahre 1885 von einer ausgesprochen freimaurerischen Regierung geleitet, die aber gründlichst abgewirtschaftet hat. Eben deshalb gelang es den dortigen Freimaurern nicht, die Stimmung des Volkes derart zu vergiften, dass es zu einer Kriegserklärung gegen die Mittelmächte gekommen wäre. So blieb denn Kolumbien zu seinem Heile von der Teilnahme am Weltkrieg verschont. Ähnlich verhält es sich mit Argentinien, wo die freimaurerischen Umtriebe ins Maßlose angewachsen waren. Dort arbeiteten neben dem Supreme Conseil 5 nationale Großlogen mit 180 Logen und etwa 4500 Brüdern auf den Umsturz der bestehenden Verhältnisse hin. Außer den Einheimischen arbeiteten überdies 9 Logen unter der Aufsicht der Großloge von England, 15 Logen sind dem italischen und weitere 15 dem spanischen Großorient zugeordnet, während einer unter dem unmittelbaren Einfluss des Grand Orient de France steht. Diese Auslandslogen bearbeiteten nun seit Beginn des Weltkrieges die argentinischen Großlogen. Es kam zunächst zu einer mächtigen Sympathiekundgebung zugunsten Frankreichs und der edlen Sache, die es vertrat. 13 Logen drückten dem französischen Gesandten in Buenos Aires ihre Glückwünsche aus. Daraufhin wurde von den Freimaurern ein eigener Werbeausschuss geschaffen, der alle argentinischen Logen in dem Sinne bearbeitete, sich für Frankreich und England zu erklären und gegen die teutonische Barbarei Stellung zu nehmen, um die ganze Welt davor zu schützen, ein Opfer des absolutistischen Despotismus zu werden. Dann, nachdem solcher Art die Logen gewonnen waren, setzte der Pressefeldzug ein und es wurde in einer so entsetzlichen und planmäßigen Weise gelogen und verleumdet, dass der Universitätsprofessor Dr. Ramos in Buenos Aires öffentlich erklärte, diese bewusste Lüge und Verhetzen sei eine der seltsamsten Erscheinungen der Weltgeschichte. Trotzdem erreichten die Freimaurer ihr Ziel, auch Argentinien in den Weltkrieg hineinzuziehen, nicht. Zwar fand in Buenos Aires im Sommer 1918 ein amerikanisch-italischer Freimaurerkongress statt, der sich für die Entente und für die Beteiligung Argentiniens am Weltkrieg aussprach. Die Beziehungen zu Deutschland waren sogar bereits abgebrochen, da stellte Argentinien diese wieder her und anerkannte den Sekretär der deutschen Gesandtschaft Dönhoff als neuen Geschäftsträger seines Landes. Mit verschwindenden Ausnahmen stand also ganz Amerika gegen uns. Es war in der Tat eine Riesenleistung, die hier vollbracht wurde, eine schier übermenschliche Aufgabe, die ein Einzelner gar nicht lösen konnte. Nur mit Hilfe der zahllosen Anhänger der königlichen Kunst war es möglich, dieser Aufgabe Herr zu werden. Aber auch Afrika kämpfte geschlossen gegen uns. Von den englischen, französischen und portugiesischen Kolonien sei hier ganz und gar abgesehen, sie konnten sich der Beeinflussung durch ihre Mutterstaaten kaum entziehen. Doch nicht nur die Kolonien sandten Truppen und Hilfsmittel jeder Art, auch ein wirklicher Freistaat. Die afrikanische Negerrepublik Liberia gab die Neutralität auf und erklärte uns den Krieg. Dieser Fall ist besonders lehrreich, weil er uns den Heuchler Woodrow Wilson in seiner ganzen rücksichtslosen Brutalität vor Augen führt. Liberia war von Wilson einfach vor die Wahl gestellt worden, sich entweder ihm, also Amerika, anzuschließen oder als selbstständiger Staat vom Erdboden zu verschwinden. So heißt es in einer Zuschrift des früheren deutschen diplomatischen Vertreters in Liberia an die Kölnische Zeitung im Mai 1917, auch in Liberia gibt es eine große Loge mit 9 Logen und etwa 700 Brüdern. Es sind durchwegs Neger, aber diese farbige Großloge war seinerzeit ausdrücklich anerkannt worden, und zwar sowohl von der Großloge von England als auch von verschiedenen Großlogen Nordamerikas. England und Amerika wissen eben genau, wie und durch welche Hilfsmittel man heute Politik, nämlich Weltpolitik, zu machen hat.